Erster der Herr sprach zu Josua, Zweiter, sagt den Israeliten, wählt die Zufluchtsstätte aus, über die ich euch durch Mose gesagt habe. Dritter, diese Städte sollen dazu dienen, dass ein Totschläger, der versehentlich und nicht absichtlich jemanden getötet hat, dorthin fliehen kann, um vor dem Bluträcher sicher zu sein. Vier. Er soll in eine dieser Städte fliehen, zum Stadttor gehen und seinen Fall den Ältesten der Stadt erklären. Danach sollen sie ihn in die Stadt aufnehmen und ihm erlauben, dort zu wohnen. Fünfter, wenn der Bluträcher ihn verfolgt, dürfen sie den Totschläger nicht ausliefern, weil er seinen Nächsten unwissentlich getötet hat und ihm vorher nicht feindlich gesinnt war. Sechster, er soll in dieser Stadt bleiben, bis er vor der Gemeinde gerichtet wurde oder bis der Hohepriester stirbt, der zu dieser Zeit im Amt ist. Danach darf der Totschläger in seine Heimatstadt und sein Haus zurückkehren, aus der er geflohen war. Siebter, sie bestimmten dann Kedes in Galiläa im Gebirge Naphtali, Sichem im Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das auch Hebron genannt wird, im Gebirge Juda. Achter, auf der anderen Seite des Jordans, östlich von Jericho, wählten sie Bezer in der Wüste, in der Ebene, vom Stamm Ruben aus, dazu Ramoth in Gilead vom Stamm Gad und Golan in Baschan vom Stamm Manasse. Neunter, dies waren die Städte, die für alle Israeliten und die Fremden, die bei ihnen lebten, bestimmt waren. Jeder, der versehentlich jemanden tötete, konnte dorthin fliehen, damit er nicht vom Bluträcher getötet wurde, bevor er vor der Gemeinde gerichtet wurde.